Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Herzlich willkommen zu einer speziellen Ausgabe von Radioaktiv Berlin hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Wir wollen uns heute mal wieder mit dem US-amerikanischen Journalisten Mumia Abu-Jamal beschäftigen. Er sitzt seit 1981 im Gefängnis. Er hatte vor wenigen Tagen, Ende April, seinen 66. Geburtstag. Aus diesem Anlass sind eine Menge Dinge passiert. In den USA gab es jetzt in den Corona-Zeiten nicht unüblich Videoveranstaltungen, Konzerte, eine große Pressekonferenz. Es gab Buchlesungen, Videoscreenings aus der Solidaritätsbewegung, die ja weltweit sehr aktiv ist. Und was mich erstaunt hat, aber was ist vielleicht auch gar nicht so erstaunlich in Corona-Zeiten, Tausende von Menschen haben an diesen Online-Events insgesamt teilgenommen. Wir wollen uns heute auch mit Mumia beschäftigen. Und zwar haben wir einen Mitschnitt einer oder eine deutsche Übersetzung eines Mitschnitts von einer Online-Veranstaltung, die Johanna Fernandez vor einiger Zeit veröffentlicht hat. Johanna Fernandez, eine Aktivistin aus New York, die sich seit vielen Jahren für die Freiheit von Mumia Abu-Jamal einsetzt. Sie hätte eigentlich im März auch eine Tour hier durch die Bundesrepublik gemacht. In 7 Städten waren Veranstaltungen vorbereitet. Das fiel Corona-bedingt leider aus. Sie hat dann Teile dieser Veranstaltung in kurzen Videos aufgenommen und die wurden vom bundesweiten Free Mumia-Netzwerk transkribiert und übersetzt und mit Voiceovers versehen, sodass wir jetzt auch auf diese Audio der Veranstaltung zurückgreifen können. Und das wird heute ein Schwerpunkt der Sendung. Ein weiterer ist ein Interview, was ich vergangene Woche führen konnte, und zwar mit dem Geschäftsführer der VVN BDA in Berlin. Ich habe wir hatten ja einen Thementag vergangene Woche. Hörerinnen und Hörer erinnern sich vielleicht an den Thementag gegen Faschismus, Rassismus und Postkolonialismus. Da hatten wir auch die VVN im Interview hier immer in der Sendung. Und da habe ich die Gelegenheit genutzt, mal abseits davon den Geschäftsführer zu fragen, warum sie Mumia Abu-Jamal eigentlich zum Ehrenmitglied der VVN BDA gemacht haben. Das war ganz interessant, was er mir da erzählt hat. Das werdet ihr heute hier auch hören. Und dann haben wir natürlich von Mumia selbst eine Kolumne. Er hat an seinem Geburtstag, das war am 24. April, einige Beiträge veröffentlicht, unter anderem über das Phänomen der Gefangenenwärterinnen, Wärter, die dort in diesen Gefängnissen arbeiten in den USA. Er ist mal der Frage nachgegangen, warum so viele Hispanics und Afroamerikaner in letzter Zeit da arbeiten, wo es doch auch genau die Bevölkerungsgruppen sind, die am meisten eingesperrt werden. Und ja, ist da zu der Erkenntnis gekommen, dass das Gefängnissystem inzwischen eine eigene Gesellschaftsschicht geschaffen hat, die ökonomisch davon profitiert und deswegen sich auch damit identifiziert. Das alles heute hier in der Sendung, dazu ein wenig Radaumusik, zusammengestellt von mir. Ich hoffe, euch gefällt's und los geht's. We'll be right back. Im März wollte Johanna Fernandez, eine Aktivistin aus New York City, eine Infotour durch 7 bundesdeutsche Städte machen, um über die aktuelle Lage von Mumia Abu-Jamal, diesem gefangenen Journalisten, der seit 1981 in Pennsylvania festgehalten wird, zu berichten. Es tut sich nämlich juristisch da eine Menge. Natürlich wollte sie auch über Hintergründe und die Massenhaftierung und generell über Gefangenenkämpfe in den USA reden. Das fiel bekanntermaßen leider alles aus, denn Corona machte das Reisen nicht nur von den USA nach hier, sondern auch die Rundreisen und die Veranstaltungen unmöglich. Dann Ende März hat Johanna Fernandez angefangen, kurze Videosequenzen aufzunehmen, so 4-5 Minuten lange Schnipsel, wo sie einzelne Themen abhandelt, die sie da gemacht hätte sonst in dieser Veranstaltung, und das bundesweite Frimumia-Netzwerk hat die übersetzt. Und wir haben dankenswerterweise die Audiospuren zur Verfügung gestellt bekommen, und das hört ihr heute. Wir fangen jetzt an mit Johanna Fernandez, und sie redet zunächst über ihre Eindrücke. Man muss dazu sagen, das war Ende März in New York, wo es um Covid-19 und Gefängnisse geht. Und dann in den nächsten Teilen kommt sie dann auf Mumia und weitere Themen zu sprechen. Wundert euch nicht, wenn ihr mal eine Minute Englisch hört, weil die deutschen Übersetzungen kommen. In dem Video sind da einige Sachen eingeblendet, sodass der englische Text da immer so ungefähr eine Minute vorwegläuft, und dann fangen die deutschen Übersetzungen an. Thank you everyone for tuning in. My name is Johanna Fernandez. I'm a professor of history at Baruch College of the City University of New York. I'm also a member of the movement to free Mumia, both domestically and across the world, to free Mumia Abu-Jamal, the former Black Panther and world-known political prisoner. I just want to say before I continue with this conversation on the case of Mumia Abu-Jamal that Hallo an alle und danke, dass ihr zuhört. Ich heiße Johanna Fernandez und bin Professorin für Geschichte an der Baruch University in New York. Und ich bin ein Teil der internationalen Bewegung für die Freiheit von Mumia Abu-Jamal, dem ehemaligen Black Panther und weltbekannten politischen Gefangenen. Über Mumia Abu-Jamals Fall spreche ich gleich im Anschluss. Jetzt komme ich gerade von einer sehr beklemmenden Pressekonferenz, wo über den ersten Gefangenen berichtet wurde, der eben mit einer Corona-Infektion im Sing Sing-Gefängnis des Staates New York gestorben ist. Er konnte nicht mehr atmen, er bekam nicht die medizinische Versorgung, die er sofort gebraucht hätte. Er starb. Das war eine Pressekonferenz der Organisation Release Aging People in Prison, die sich für die sofortige Freilassung von Gefangenen über 50 und für Immungeschwächte einsetzt. Außerdem kämpft die US-weite Decarcerate-Bewegung dafür, die Gefängnisse in großem Maßstab zu entvölkern, also möglichst viele Gefangene freizulassen. Unser Gefängnissystem ist gigantisch aufgebläht und es sperrt seit 40 bis 50 Jahren immer mehr Menschen für Verbrechen ohne Opfer ein. Die Corona-Epidemie ist eine riesige menschliche Katastrophe. Der Virus wird sich ausbreiten, Menschen werden sterben und Menschen sollten nicht im Gefängnis sterben müssen. Das Strafsystem in den USA beraubt die Menschen ihrer Menschlichkeit. Rehabilitation, Fehlanzeige. Es hat für viele viel zu hohe Strafen verhängt und es ist höchste Zeit für die Menschen, dass sie endlich nach Hause können. Genau das fordert die Bewegung zur Abschaffung der Masseninhaftierung. Lasst unsere Leute gehen. Es wird bald ein Massensterben geben. Es hat schon angefangen überall im Land. Aber der Gouverneur von New York, Cuomo, übernimmt die Position der Polizeigewerkschaft, die selbst angesichts der drohenden Pandemie die Freilassung aus den Gefängnissen stoppen will. Nochmal, danke, dass ihr hier seid. Wir wollen jetzt eure Aufmerksamkeit auf Mumia Abu-Jamal lenken, weil es in seinem Fall plötzlich eine nie dagewesene Chance gibt. Wer ist Mumia und warum ist er ins Visier der Polizei geraten? Wie lautet die Anklage und was sind die Rechtsverletzungen in seinem Fall? Thank you for tuning in. We are charged with raising the case of Mumia Abu-Jamal in this period, because there is an opening like no other in this case. And what I want to do first is to give you a sense of who Mumia is and why he was targeted by the police. What was he accused of, and what were the violations in his case? Tonight, we are here to drink your beer! Let's drink! Are you kidding me? This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free Amal, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. As you know, Mumia Abu-Jamal is one of the world's most famous political prisoners. Many people refer to him as the Nelson Mandela of the United States. He's a former member of the Black Panther Party, and he's one of approximately a dozen political prisoners who were targeted and imprisoned in the United States for their 60s activism in the Black Freedom Movement. These men and women are still imprisoned, are still caged. These are freedom fighters who, in many ways, helped civilize American society in the fight against racism, sexism, homophobia. And against imperialist war in the 1960s. This was also the time when the US was losing a war against Vietnamese guerrillas who were fighting for independence from colonial rule in Vietnam. And so the domestic activism of the Black Panther Party posed a threat to American hegemony. The popularity of the Black Panther Party, its analysis, was threatening to American power and hegemony, but also to the crisis of authority that the American government was suffering in the 1960s. The Black Panther Party, as you might recall, became known... Mumia Abu-Jamal ist einer der bekanntesten politischen Gefangenen der Welt. Viele nennen ihn den Nelson Mandela der Vereinigten Staaten. Er ist ehemaliges Mitglied der Black Panther Party und einer von rund einem Dutzend politischer Gefangener, die in den 60er Jahren für ihren Aktivismus in der schwarzen Befreiungsbewegung inhaftiert wurden. Diese Männer und Frauen sind immer noch im Gefängnis. Sie sind FreiheitskämpferInnen und ihr Kampf gegen Rassismus, Sexismus, Homophobie und die imperialen Kriege der 60er hat die Gesellschaft in vieler Hinsicht zivilisiert. In jener Zeit verloren die USA ihren Krieg gegen die vietnamesische Guerilla, die für die Unabhängigkeit von der kolonialen Herrschaft in Vietnam kämpfte. Der Aktivismus der Black Panther Party war also im eigenen Land eine Bedrohung für die amerikanische Vorherrschaft. Die Beliebtheit der Partei und ihre Analyse bedrohten die amerikanische Macht und Vorherrschaft und verschärften die Autoritätskrise der amerikanischen Regierung. Vielleicht erinnert ihr euch, Black Panther Party wurde für Afroamerikanerinnen, für die Regierung und für den Rest der entwickelten Welt zum Begriff, als sie in Kalifornien mit ihrem Programm der bewaffneten Polizeibeobachtung begann, um die schwarze Community vor Polizeigewalt zu schützen. Im Wesentlichen machten sich die Black Panther den zweiten Zusatzartikel zur Verfassung zunutze, das Recht, Waffen zu tragen. Sie begannen, die Verhaftungen von Schwarzen durch die Polizei zu beobachten, immer aus sicherer Entfernung, bewaffnet mit Gewehren und mit gedruckten Ausgaben der Verfassung. Den zweiten Zusatzartikel vermittelt man üblicherweise mit weißen Männern. Deshalb setzten die Nachfahren der Sklaven damit ein dramatisches Zeichen. Schwarze aus dem Norden hatten vorher nie Waffen getragen, schon gar nicht organisiert. Auch die politischen Ansichten der Black Panther waren eine Bedrohung der Macht in den USA. Vor allem machten sie eine antikapitalistische Kritik des Rassismus populär, nämlich Rassismus als Europas Rechtfertigung für die Sklaverei von Afrikanerinnen und Afrikanern in den Amerikas und als Grundlage der Hyperausbeutung und Kontrolle schwarzer ArbeiterInnen nach dem Ende der Sklaverei. Das Gleiche galt für andere rassistisch stigmatisierte Gruppen, immer mit dem einen Ziel, die Interessen des Kapitals und des Imperiums zu befördern. Das FBI reagierte entsprechend und identifizierte die Black Panther Party als die Hauptbedrohung der nationalen Sicherheit. Im Rahmen des Counterintelligence Programms legten sie eine 500 Seiten dicke Überwachungsakte über Mumia an, beginnend mit seinem Eintritt in die Partei im Alter von 14 Jahren. Eines der Dokumente in der Akte enthielt ein Foto von Mumia mit dem handschriftlichen Wort Tod auf der Rückseite. 1981 wurde Mumia zu Unrecht beschuldigt, einen weißen Polizisten in Philadelphia getötet zu haben. Und die nachfolgenden Ereignisse waren Bestandteil der staatlichen Unterdrückung von schwarzen Radikalen der 60er Jahre. Seine Haft und die Versuche, ihn zum Schweigen zu bringen, gehören wesentlich zum Angriff auf den unermüdlichen Widerstand der Bewegung gegen die Unterdrückung ihrer Ziele. Die Ideologie von Recht und Ordnung wurde zuerst gegen die Bürgerrechts- und die Black Power-Bewegung eingesetzt, gegen die ganz normalen Leute ebenso wie gegen ihre Anführerinnen und Anführer. Diese Ideologie und die Inhaftierung von Aktivisten und schwarzen Radikalen in den 1960er und 70er Jahren ebnet den Weg für die Massenhaftierung der 80er und 90er Jahre. Verhaftung, die Massenhaftierung und das Ersticken von Widerstand waren die Entsprechung der Lynchmorde der reaktionären Rechten gegen die Bürgerrechts- und Black Power-Bewegung. Later in the 1980s and 90s. And so imprisonment and mass incarceration and the silencing of dissent were the linchpins of the right-wing reaction to the civil rights and black power movements. At the time of Mumia's arrest, he was an award-winning radio journalist who had won the coveted major arms. Mumia war zur Zeit seiner Verhaftung ein preisgekrönter Radiojournalist, der für seine Berichterstattung über den Papstbesuch in Philadelphia den begehrten Mayor Armstrong-Preis bekommen hatte. Tagsüber war er der bekannte Radiojournalist und nachts musste er Taxi fahren, um die Familie durchzubringen. Am 9. Dezember 1981 ließ er in Philadelphias Rotlichtbezirk einen Fahrgast aussteigen. Da sah er am anderen Ende des Parkplatzes, wie ein Polizist jemanden verprügelte, und er erkannte seinen Bruder. Der Polizist war Daniel Faulkner, und als Mumia über den Platz rannte, um seinem Bruder zu helfen, wurde er von dem Polizisten angeschossen. Als die Polizei eintraf, verprügelten sie Mumia lebensgefährlich, zerrten ihn in den Polizeibus und ließen ihn dort über eine halbe Stunde lang liegen, bewusstlos, mit einer Kugel in der Brust, in der Hoffnung, er würde sterben. Das tat er nicht. Schließlich wurde er ins Krankenhaus gebracht und auf den Boden der Notaufnahme abgeworfen. Nachdem Mumia operiert war, blieb er für ein paar Wochen im Krankenhaus gewahrsam. Nach seiner Genesung wurde er ins Gefängnis verlegt. In einem buchstäblich kurzen Prozess wurde er für die Tötung des Polizisten Faulkner zum Tod verurteilt. Der Bericht von Amnesty International im Jahr 2000 konstatiert, Zitat, das Verfahren verletzte internationale Mindeststandards für einen fairen Prozess. Zitat Ende. All die Rechtsverletzungen in Mumias Fall, die Unterdrückung entlastender Beweise, die Erpressung von Zeugen und Zeuginnen, die Manipulation von Beweisen durch die Polizei mit dem Ziel, eine Verurteilung zu erwirken, rassistisch motivierte Diskriminierung bei der Auswahl der Geschworenen, juristische Voreingenommenheit, all das ist typisch für amerikanische Gerichte und hat die gigantischen Inhaftierungsraten von AfroamerikanerInnen und Latinas in der Nachbürgerrechtsbewegung ermöglicht. All of the violations in Mumia's case, the suppression of exculpatory evidence, coercion of witnesses, tampering with evidence on the part of the police to obtain a conviction, racial discrimination in jury selection, and judicial bias. These are the pillars that of violations that are commonplace in the American courts. And they've made possible the hyper-imprisonment of black and brown people in the post-civil rights movement era. Now, what do these violations that were present in Mumia's case look like? The suppression of evidence. So the prosecutor in Mumia's trial... Schauen wir uns die Verletzungen in Mumias Fall genauer an. Die Unterdrückung von Beweisen. Der Staatsanwalt in Mumias Verfahren, Joe McGill, unterdrückte entlastende Beweise. Zum Beispiel die Tatsache, dass es eine vierte Person am Tatort gegeben hatte, die beim Wegrennen gesehen worden war. Ein Dokument, das die Polizei unmittelbar am Tatort sicherstellte, führte sie zu der Person und diese Person ist Kenneth Freeman. Viele glauben, dass er die Person war, die den Polizisten Faulkner in jener Nacht erschossen hat. Die Hauptperson, die diese Untersuchung angestellt und Kenneth Freeman als den Mörder identifiziert hat, ist Patrick O'Connor, ein Kriminalberichterstatter, der ein ausgezeichnetes Buch über den Fall geschrieben hat, das ich euch nur empfehlen kann. Es heißt The Framing of Mumia Abu-Jamal. Was noch? Es gab erpresste Zeugenaussagen. Mumia wurde anhand von Zeugenaussagen verurteilt, erpresst von der Polizei oder abgegeben von Leuten, die etwas dabei zu gewinnen hatten, dass sie Mumia beschuldigten. Veronica Jones zum Beispiel war eine Sexarbeiterin. Sie bezeugte, dass sie von der Polizei aufgesucht worden sei, die ihr gesagt hätte, wenn sie nicht mit ihnen kooperieren würde, dann würde sie für etliche Jahre ins Gefängnis wandern für eine Reihe von gegen sie vorliegenden Anklagen. Eine andere, Yvette Williams, bezeugte, dass ein weiterer Schlüsselzeuge im Verfahren der Staatsanwaltschaft von Philadelphia gegen Mumia, Cynthia White, ihr erzählt habe, dass sie zwar gegen Mumia ausgesagt hatte, aber gar nichts gesehen hätte und dass Cynthia White ihr das in ihrer beider gemeinsamer Zeit im Gefängnis erzählt habe. Den Beweis für Mumias Unschuld liefert die neue Entdeckung, dass die Staatsanwaltschaft von Philly die ganze Geschichte praktisch erfunden und ihren Hauptbelastungszeugen gekauft hat. Genau darauf deuten neue Beweise hin. Proof of Mumias innocence is now known through newly discovered evidence that shows that the Philly DA pretty much concocted the story. And bought off its lead witness. So the Philly DA concocted the story of its lead witness and bought him off. And this is what new evidence points to. Ahora estás escuchando Radioactiv Berlin. Genau so sieht's aus. Ihr hört Radioaktiv Berlin und für alle, die sich später eingeschaltet haben, hier der Hinweis, wir sind mitten in einem kleinen Videovortrag bzw. dem Audio dieses Videovortrages von Johanna Fernandez, deren Infotour durch die Bundesrepublik im März Corona-bedingt leider ausfiel. Sie wollte aus New York anreisen, um über aktuelle Entwicklungen im Fall von Mumia Abu-Jamal in seinem Gerichtsverfahren zu berichten. Das hat sie jetzt per Video gemacht und wir hören jetzt den dritten Teil. Es ist deutsch synchronisiert von dem bundesweiten Free-Mumia-Netzwerk. Ihr werdet am Anfang wieder einige Passagen in Englisch hören und dann kommt die deutsche Übersetzung. DA's key witness was a taxi driver by the name of Robert Chobert. We now know that the DA broke... Der Hauptzeuge der Anklage war der Taxifahrer Robert Chobert. Aufgrund dieses neuen Beweismaterials wissen wir jetzt, dass der Staatsanwalt mit Chobert einen Handel aller, eine Hand wäscht die andere, abgeschlossen hat. Wenn Chobert sagen würde, er habe gesehen, was passiert war und dass Mumia der Mörder sei, würde der Staatsanwalt ihm helfen, seinen Führerschein zurückzubekommen. Für einen Taxifahrer natürlich eine sehr wichtige Sache. Um mal einen Eindruck davon zu bekommen, was für Leute zur Aussage in den Gerichtssaal gezerrt wurden, könnten wir mal fragen, warum hatte Chobert denn keinen Führerschein mehr? Die Antwort, er hatte einen Molotow-Cocktail in einen Schulhof geworfen. Und Fotos, die 2006 entdeckt wurden, beweisen, dass Chobert log, als er behauptete, er habe gesehen, was passierte. Wir haben Michael Schiffmann von der Universität Heidelberg in Deutschland für die Entdeckung dieser Fotos zu danken. Diese allerersten Fotos vom Tatort wurden von Petro Polakow gemacht, einem freien Fotografen für alle möglichen Mainstream-Medien. Er war in dieser Nacht unterwegs und seine Fotos zeigen, dass Chobert schlicht gelogen hat. They were taken by Pedro Polakoff, a mainstream freelance photographer who was on duty that night. And what's important about these photographs is that they show that Robert Chobert lied. At trial, Chobert said that he saw what happened because he had parked immediately behind Officer Falk. In Mumias Prozess sagte Chobert, er habe gesehen, was geschah, weil er direkt hinter dem Polizeibeamten Faulkner geparkt habe. Das ist wirklich irre. Und Patrick O'Connor, der das Buch The Framing of Mumia Abu-Jamal geschrieben hat, stellt dazu die simple Frage. Glaubt wirklich irgendwer, dass jemand, der verurteilt wurde, weil er einen Molotow-Cocktail in einen Schulhof geworfen hat und dann ohne Führerschein Taxi fährt, mit seinem Wagen ausgerechnet hinter einem Polizeiauto hält? Nicht wirklich, oder? Die Polakoff-Fotos zeigen, dass Joberts Wagen nicht hinter Faulkners Auto steht. Wichtig gerade jetzt ist außerdem das neu entdeckte Beweismaterial von Anfang 2019. Ein Zettel in den gefundenen Akten zeigt, dass Chobert von der Staatsanwaltschaft dafür bezahlt wurde, dass er Mumia ans Messer liefert. In einem handgeschriebenen Brief an den Staatsanwalt fragt Chobert, wo bleibt mein Geld? Unglaublich, aber wahr. Die Polakoff-Fotos zeigen weiter, dass die Polizei gelogen hat und außerdem Beweismaterial manipulierte. Es geht also nicht nur darum, dass Zeugenaussagen gekauft oder erzwungen wurden. Die Polizei hat außerdem selbst den Tatort manipuliert. Die Fotos zeigen, wie Polizisten buchstäblich Sachen von einem Ort zum anderen tragen. Zwei der Fotos zeigen deutlich, wie ein Beamter namens James Forbes die beiden angeblich am Tatort aufgefundenen Schusswaffen in der bloßen Hand hält. Forbes bezeugte vor Gericht unter Eid, er habe die am Tatort gefundenen Waffen vorschriftsmäßig behandelt. Aber die Fotos zeigen klar und deutlich, dass er nicht die Wahrheit gesagt hat. Für alle, die hier zuhören, ein derart kriminelles Vorgehen der Polizei ist typisch für die lange Geschichte von Korruption und rassistischer Gewalt in Philadelphia. Kurz nach Mumias Verfahren wurde ein Drittel der Beamten, die in seinem Fall Beweise sammelten, wegen Korruption und Beweismanipulation in anderen Fällen festgenommen, vor Gericht gestellt und verurteilt. Aber die Jury, vor der Mumias Fall verhandelt wurde, wusste von all dem nichts. Unter anderem deshalb, weil Alfonso Giordano, gegen den während Mumias Verfahren wegen all dieser Dienstvergehen ermittelt wurde, beschloss, in Mumias Verfahren nicht als Zeuge anzutreten. Giordano war Chef der Kriminalermittlung in Philadelphia und nachts am Tatort gewesen. Wenn er ausgesagt hätte, hätte die Jury gehört, dass gegen ihn wegen Korruption ermittelt wurde. Außerdem wurde Mumia ohne jeden tatsächlichen Beweis verurteilt. Hier müsst ihr wissen, dass Mumia bei seiner Arbeit als Taxifahrer mehrfach überfallen worden war. Deshalb hatte er sich einen 38er Revolver gekauft, den er im Taxi mit sich führte. Der Gerichtsmediziner, der den getöteten Polizeibeamten untersuchte, sagte, dieser sei durch eine Kugel vom Kaliber 44 getötet worden. Aber später änderte er seine Aussage. Er sagte, das Kaliber der Kugel, die Faulkner tötete, könne nicht mehr bestimmt werden, weil ein wichtiges Kugelfragment mysteriöserweise verloren gegangen sei. Außerdem behauptete die Polizei, man habe vergessen, die üblichen ballistischen Tests durchzuführen. Routinetests. Eine Routine, die die Polizei in jedem Fall abspult. Aber jetzt sagten sie, sie hätten die Tests vergessen. Tests, die hätten bestätigen können, ob Mumias Waffe überhaupt abgefeuert worden war oder ob sich Schmauchspuren auf seinen Händen befanden. Schwarze Geschworene wurden systematisch von der Jury ausgeschlossen. Schon damals bestand die Bevölkerung Philadelphias zu 40% aus Schwarzen. Aber ganze zwei Schwarze schafften es in die 12-köpfige Jury. Dann gab es noch weitere Verletzungen von Ethik und Recht in Mumias Fall, wie etwa die rassistische Einstellung des vorsitzenden Richters, den eine Gerichtsstenografin sagen hörte, ich werde Ihnen helfen, den Nigger zu grillen. Das war der vorsitzende Richter Albert F. Sabo. Aber trotz all dieser Ethikverstöße haben die Gerichte Mumias Berufungsanträge immer abgeschmettert. Sie haben dabei sogar gegen ihre eigenen Präzedenzurteile verstoßen. Ein Vorgang, der in den USA in Rechtskreisen als die Mumia-Ausnahme bekannt geworden ist. Nur ein Beispiel. 2008 lag die Berufung Mumias vor dem 3. Bezirksberufungsgericht der USA. Hauptthema der Batson-Anspruch. Die Berufung muss gewährt werden, wenn es bei der Auswahl der Geschworenen rassistische oder sonstige Diskriminierung gab. Dazu muss der Angeklagte eigentlich nur beweisen, dass es einen Anschein von Diskriminierung gab. Es ist ein Beweis dem Augenschein nach. Das heißt, wenn es auf den ersten Blick scheint, als hätte es Diskriminierung gegeben, bekommt der Angeklagte sofort ein neues Verfahren. Nun, 2008 liegt also dieser Antrag Mumias und seiner Verteidiger vor dem 3. Bundesberufungsgericht und ein dreiköpfiges Richtergremium entscheidet mit 2-1 gegen Mumia. Und der eine Richter, der dagegen stimmt, war ein Mann namens Thomas Ambrose. Er schrieb über dieses Urteil: Diese Entscheidung verstößt gegen unsere eigenen bisherigen Vorgaben. Und in diesem Stil fährt er fort und bringt in aller Klarheit seinen Ärger über seine Gerichtskollegen und ihre verfassungswidrige Entscheidung zum Ausdruck. Er schreibt weiter, Zitat: Ich sehe keinen Grund, warum wir Mumia Abu Jamal nicht in den Genuss unserer Präzedenzurteile kommen lassen sollten. Damit meine ich, dass wir in früheren Fällen, in denen vergleichbare Beweise vorgelegt wurden, der Berufung des Angeklagten zugestimmt haben. Comes back with a 2-1 decision, and the sole dissenting judge in that decision was a man by the name of Thomas Ambrose, and this is what he wrote to his colleagues. Your decision goes against, quote, your decision goes against our prior actions, unquote. And he then continues articulating transparently his frustration with the court and its unconstitutional decision. He writes further, quote, I see no reason why we should not afford Abu Jamal the courtesy of our presidents, meaning that in previous cases where similar evidence had been presented, we granted the defendant relief. It's been a long road. Mumia has been. Wir haben einen langen Weg hinter uns. Mumia ist seit über 38 Jahren im Gefängnis. Aber jetzt haben wir in seinem Fall eine Chance wie nie zuvor. Und genau darum ist es so wichtig, dass ihr euch einbringt und aktiv werdet und helft, Mumias Fall noch bekannter zu machen. Und dass ihr seine sofortige Freilassung fordert. Bleibt am Ball. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Public Enemy. After splitting from the major circus, check how I reword this. Ducking young tigers, shitting in the woods. Some cats be up to no good. I'm Jack Nicholas, to my hood, from the Veldt, Roosevelt. You know what's wild? I never felt like some motherless or fatherless child. So I grew up to change the style. I don't care what your company. money spent, it's inevitable. They cannot prevent the event. Through it all, I tell them all just to stand tall. If I fall, just add another face to the wall. After all, these are the faces they don't show. Cause these are the names they don't want you to know. Yes, we can. Hey! No, we can't. Cause most of my heroes still don't appear in no stamps. Come on! Still don't appear in no stamps. Still don't appear in no stamps. Still don't appear in no stamps. The mind of the minister. Those opposed here in the S1s are seeing. All praises the dude, don't forget this. Public enemy. On the grind now, dig this. Still don't appear on no stamps. Still don't appear on no stamps. Still don't appear on no stamps. Some of my heroes be most of y'all's foes, so I stay on my toes. Yeah. Relevantes, the Bicos, some dying incognitos, Jake Chavez's and Castro's. You don't know how it goes. Go, go, go. Get it together. Oh shit. Public Enemy. We back on the map. Yeah, yeah. Come on. Say who what be staring at me. Expect me, Prince. The First Lady of Muhammad Ali. Hey. Q.E.P. Newton, H.Rap Brown, Marcus Garvey, Angela Davis. Don't get no brain cramp, but my hero still ain't got no stamp. Kick that shit, G. Most of my heroes still don't appear on no stamp. Yeah, most of my heroes still don't appear on no stamp. Yeah. Most of my heroes still don't appear on no stamp. Hey. Most of my heroes still don't appear on no stamp. Yeah, yo. In der vergangenen Woche hatten wir hier auf der Station einen Sondersendetag gegen Faschismus, gegen Rassismus und Neokolonialismus bzw. Postkolonialismus. Da gibt es ja unterschiedliche Definitionen. Anyway, ein Vertreter der VVN war auch an diesem Sendetag beteiligt als langer Interviewgast und ich konnte nebenher ein Interview mit ihm führen zur Frage über Mumia Abu-Jamal, über den Kampf gegen die Todesstrafe und warum die VVN Mumia, den seit 1981 gefangenen Journalisten in den USA, als ihr Ehrenmitglied aufgenommen habt. Und das Interview, das hört ihr jetzt. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. Oh. Oh. Oh, oh. Ich freue mich, am Telefon jetzt einen Vertreter der VVN zu begrüßen. Hallo Markus. Hallo Markus. Wir wollen heute reden über die Todesstrafe, über die VVN, über Mumia Abu-Jamal. Der ist nämlich Ehrenmitglied der VVN und das hat einen Hintergrund und ich hoffe, du kannst uns das jetzt gleich mal erzählen. Ja, ich musste da ehrlich gesagt ein bisschen nachdenken, wie das gekommen ist mit der VVN und Mumia, obwohl sich das eigentlich von selber versteht. Aber ich erinnere mich, dass 2001, damals gab es noch das Antifa-Jugendtreffen der VVN, das ein großes Thema war. Wir hatten auf dem Jugendtreffen, ich weiß nicht mehr, wie der Kollege von der Roten Hilfe hieß damals, ein Workshop zu Mumia und zur gleichen Zeit hat er auch das Buch geschrieben aus der Todeszelle Mumia. Und für dieses Buch hat Peter Gingold ein Vorwort geschrieben. Also Peter Gingold, für die, die es nicht wissen, ist ein Resistance-Kämpfer aus Frankfurt. Er musste von den Nazis, weil er Jude war, nach Frankreich fliehen und hat dort im Untergrund gelebt, in der Resistance gekämpft und ist dann später nach Deutschland zurückgekommen. Und hat dort mit Berufsverbot, mit neuester Gefängnisandrohung zu tun gehabt. Und für ihn war es, glaube ich, ganz selbstverständlich, für dieses Buch ein Vorwort zu schreiben, aus dem ich vielleicht hier mal kurz vorlesen darf, weil das auch genau beschreibt, warum wir Mumia zum Ehrenmitglied der VVN gemacht haben. Also 2001 schreibt Peter, wenn wir Menschen zur Solidarität mit Mumia Abu-Jamal mobilisieren, alarmieren wir sie gegen den Rassismus. Eine Pflicht, die die jüngste deutsche Geschichte uns diktiert. Wir müssen an der Spitze des internationalen Protestes stehen gegen die drohende Hinrichtung von Mumia Abu-Jamal. Es gibt wohl kaum ein anderes Volk in der Welt, das wie das Deutsche erfahren hat, was Rassismus bedeutet, wohin er führt. Niemals darf das in Vergessenheit geraten, wie mit der Herrenrassenideologie eine ganze Nation dazu gebracht wurde, pflichtgemäß als nationalen Auftrag Völkermassen als minderwertig, als nicht lebensberechtigt anzusehen und industriemäßig auszurotten, wie Ungeziefer zu vernichten. Das sind harte Worte, aber das hat mich damals auch aus dem Mund von Peter Gingold stark beeindruckt. Und seitdem engagiere ich mich auch in der ganzen Geschichte. Ich habe da zahlreiche Demos hier in Berlin zum Beispiel mit angemeldet. Und über die Jahre ist das eine gute Tradition in der VVN geworden, nicht nur in Berlin. Wenn es Kundgebungen und Demos zu Mumia Abu-Jamal gibt, dann ist die VVN mit Rednerinnen oft dabei. Was ich dich nochmal fragen wollte, Peter Gingold ist ja auch auf den Aspekt der Todesstrafe eingegangen. Mumia Abu-Jamal war ja 2001 noch immer im Todestrakt. Heute ist er das ja glücklicherweise nicht mehr. Kannst du uns dazu noch was erzählen? Todesstrafe, das ist die endgültige Strafe. Da geht es um Auslöschung. Ja, da geht es um Auslöschung. Und wir waren entsetzt, nachdem zum Beispiel nach der Niederschlagung des Faschismus die Todesstrafe in Europa größtenteils abgeschafft worden ist, dass diese halt gerade in den USA noch existiert. Und der Kampf gegen die Todesstrafe ist ja auch ein Kampf gegen Regierungen, gegen Gesellschaften, die immer autoritärer werden. Und die Todesstrafe ist zutiefst undemokratisch und das führt jede Gesellschaft auf einen ganz, ganz schlechten Weg. Ja, die Praxis der Todesstrafe in den USA macht das ja sehr deutlich, wenn wir uns einfach nur anschauen, wer in den Todestrakten sitzt, wie die Verfahren laufen, wie wenig Chance Angeklagte eigentlich in diesen Verfahren haben. In diesem Zusammenhang vielleicht noch die Anmerkung, Amnesty International hat vor wenigen Tagen eine Studie zur Todesstrafe, zum aktuellen Stand der Todesstrafe auf der Welt veröffentlicht und hat nochmal ganz deutlich betont, dass die Todesstrafe immer den Charakter hat, die Opposition zu unterdrücken. Sie haben das da auf Saudi-Arabien bezogen, aber das lässt sich, wenn wir uns die Todesstrafe in den USA genauer angucken, auch sicherlich für dieses Land sagen. Nochmal zurück zu Mumia Abu-Jamal. Hat Mumias Ehrenmitgliedschaft in einer Antifa-Organisation wie der euren eigentlich auch Verwunderung ausgelöst? Mumia Abu-Jamal ist Ehrenmitglied der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes Bund der Antifaschisten. Das mag vielleicht einige wundern, da sie uns sozusagen für einen Verband von antifaschistischen Widerstandskämpferinnen und Überlebenden des NS-Terrors halten. Aber genau deshalb haben wir ihn 2002 zum Ehrenmitglied gemacht. Und zwar eigentlich an einem ganz besonderen Tag. Im Jahre 2002 haben sich die verschiedenen Verbände der VVN und des Bund der Antifaschisten, also aus Ost und West, zu einer gemeinsamen Organisation zusammengeschlossen. Das war also auch ein Kongress, der besonders große Aufmerksamkeit bei unseren Mitgliedern mit auf sich gezogen hat. Und damals fanden wir, dass es genau der richtige Moment ist, um Mumia unsere Ehrenmitgliedschaft zu verleihen. Es ist dann auch so gewesen, dass Mumia uns regelmäßig zu unseren Bundeskongressen aus dem Gefängnis gegrüßt oder zumindest über Freunde und seine Grußbotschaft zukommen gelassen hat. Und das hat, glaube ich, unsere Verbindung und so zu ihm sehr gestärkt. Lieber Mumia Abu-Jamal, was wir in diesem Interview noch gar nicht gemacht haben und was ich aber sehr wichtig finde und was mir anliegen ist, wir grüßen dich recht, recht herzlich. 1000 solidarische Grüße von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes Bund der Antifaschisten an dich, unser Ehrenmitglied. Wir hoffen, dass du bald rauskommst, schnell rauskommst, dass die Rassisten dich freilassen und dass wir dich vielleicht in echt sehen können und nicht immer nur über Gespräche, über Telefon. Das wäre schön. Eine große Veranstaltung in Berlin mit Mumia Abu-Jamal. Zum Beispiel. Das würde mich freuen. Du erwähntest ja bereits, dass die VVN sich immer regelmäßig an diesen Veranstaltungen und Solidaritätsbekundungen für Mumia beteiligt. Ich bin da auf eine Sache gestoßen, die fast einen Zusammenhang zur Jetztzeit hat. Und zwar 2015 war Mumia Abu-Jamal schwer erkrankt. Er hatte Hepatitis C, er hat auch eine Altersdiabetes und die VVN hat sich da stark für ihn eingesetzt, dass er angemessene medizinische Versorgung bekommt. Und natürlich nicht nur er, sondern alle Gefangene, die das brauchen. Jetzt haben wir die Corona-Krise. Es gibt erschreckende, fast Horrormeldungen aus den US-Gefängnissen. Anfang der Woche in Ohio, in einem Hochsicherheitstrakt mit 2200 Gefangenen, sind 1800 an Corona erkrankt. In New York auf Rikers Island gibt es ähnlich erschreckende Zahlen. Viele Gefangene sind gestorben, auch in Pennsylvania, dem Bundesstaat, wo Mumia sitzt. Denkst du, die VVN hat da die Möglichkeiten und Kapazitäten, auch in der aktuellen Pandemiekrise, sich da für Gefangene und für Mumia auszusprechen? Weißt du, ob da Dinge geplant sind? Was uns im Moment große Sorgen macht und was auch weltweit sehr viele Gefangene, nicht nur in Todestrakten, sondern in allen Gefängnissen betrifft, ist Covid-19. Das geht ja gerade an Gefangenen nicht vorbei unter den Bedingungen, die sie leben müssen, wie eng sie zusammenlegen müssen. Sie haben keinen Raum auszuweichen, egal in welchem Gefängnis, sei es in den USA oder auch in ärmeren Ländern, irgendwie so, ist die gesundheitliche Versorgung ja meistens irgendwie sehr, sehr schlecht. Aus diesem Grunde fordern wir, dass nicht nur Mumia Abu-Jamal, sondern alle Gefangenen, die dieser tödlichen Bedrohung ausgesetzt sind, freigelassen werden. Super. Das ist eine Forderung, die wir in den nächsten Tagen bei der VVN verbreiten werden. Und ich hoffe, dann kommt am Ende auch eine Presseerklärung oder ein offener Brief bei raus. Ich danke dir für diese Schilderung, warum die VVN Mumia Abu-Jamal und den Kampf gegen die Todesstrafe unterstützt. Und ich wünsche dir einen schönen Tag. In diesem Sinne, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Abschaffung der Todesstrafe weltweit und natürlich Solidarität mit Mumia Abu-Jamal und allen Gefangenen, die in den Knästen leiden müssen. Ihr hörtet ein Interview mit Markus, dem Geschäftsführer der VVN-BDA aus Berlin. Kolumne von Mumia Abu-Jamal. I remember in Huntington, and even at Green, you know, when I was alone with a guy, talking man to man, a guy said, listen, I'm a peon. Als ich noch im Todestrakt von Huntington, Pennsylvania saß und selbst später im Trakt des Hochsicherheitsgefängnisses von Waynesburg in Greene County, kam es vor, dass ich mit einem der Wärter unter vier Augen sprechen konnte. Dann bekam ich manchmal Aussagen zu hören wie, Zitat, ich bin doch nur für die ein Arbeitssklave. Wenn bei mir hier mal was schief läuft, dann werfen sie mich den Löwen zum Fraß vor. Ich fragte mich dann, Mann, hat er das wirklich gerade gesagt? Die Gefängniswärter wissen sehr genau, was los ist hinter den Mauern, aber sie dürfen nicht offen darüber sprechen. Außer, wenn gerade kein Außenstehender zuhört. Ansonsten glauben sie an die staatliche Propaganda, weil es sich für sie lohnt. Es ist für sie wirtschaftlich von Nutzen. Vor ein paar Tagen hörte ich eine Sendung des C-SPAN Radio in Washington D.C., der ein Hörer über Telefon zugeschaltet wurde. Es war ein pensionierter Justizbeamter, der 30 Jahre lang für das D.C. Department of Corrections gearbeitet hatte, die Gefängnisbehörde von Washington D.C. Der Anrufer bezieht nun monatlich seine Rente, aber er spricht immer noch von uns, als wäre er weiter dabei. Zitat, wir Justizbeamten brauchen dieses und jenes, wir kämpfen jeden Tag hart, bla bla bla bla. Da sprach ein schwarzer Rentner, der schon lange nicht mehr für seinen Job arbeitet, aber in seiner Vorstellung immer noch dazugehört. Hinter diesem Denken steckt das teuflische Genie der Politik des William Clinton. Als während seiner Amtszeit als 42. Präsident der USA von 1993 bis 2001 den US-Bundesstaaten Millionen und Abermillionen von Dollars zur Verfügung gestellt wurden, um neue Haftanstalten zu bauen, entstand eine neue Gesellschaftsschicht von Beschäftigten, die wirtschaftlich vom Gefängnissystem profitiert. Und zwar auf eine Weise, wie es ihnen in der Regel nirgendwo sonst auf der Welt möglich wäre. Diese Vollzugsbeschäftigten sind so sehr in dieses System der Unterdrückung integriert, dass sie im Alter von 50 oder 60 Jahren danach trachten, ihren Sohn oder auch ihren Enkel in den Job unterzubringen oder dafür zu sorgen, dass die Ehefrau als Krankenschwester, Küchenhilfe oder sogar als Wärterin einen Job findet. In weiten Teilen von Greene County oder Schuylkill County herrscht seit langem eine wirtschaftliche Depression. Wenn du in diesen Gegenden das Glück hast, einen Job zu bekommen, also wenn für dich die Kohle fließt, dann gehörst du zu den gemachten Leuten. In Pittsburgh oder Philadelphia mag das anders sein, aber wenn du in der ehemaligen Kohleregion Nordwest-Pennsylvanias in Greene oder Schuylkill County einen Job im Gefängnissystem bekommst, dann ist das so, als ob du am gedeckten Tisch sitzt und feinste Torte serviert bekommst. Es scheint so, als funktioniere das System wie eine gut geschmierte Maschine. Aus ökonomischen Gründen und wegen der sozialen Bewegung arbeiten heute sehr viel mehr afroamerikanische und hispanische Beschäftigte in dieser staatlichen Unterdrückungsindustrie. Wenn man sich die Sache jedoch von Weitem genauer anschaut, dann wird sie dadurch nicht besser, sondern eher bedeutend schlimmer. Das ist der Grund, warum ich an die Macht sozialer Bewegungen glaube. Sie verändern Gesellschaften. Ich habe immer gesagt, dass sie das Bewusstsein verändern, aber sie bewirken mehr. Sie verändern die Geschichte und sie verändern unsere Vision von der Zukunft. Wenn ich heute auf eine Welt schaue, dann gebe ich freimütig zu, dass ich von Befürchtungen und von Hoffnungen erfüllt bin. Denn die Entwicklung kann sowohl in die eine Richtung gehen, als auch in die andere. Es geht darum, dass die Leute ihre Sachen selbst in die Hand nehmen und sich nicht in eine bestimmte Richtung drängen lassen. Wenn Menschen soziale Bewegungen aufbauen, dann schaffen sie Veränderung. Aber wenn sie sich zurücklehnen und darauf warten, dass andere etwas tun, das sie selbst hätten tun müssen, dann gewinnen die Unterdrücker die Oberhand. Es läuft wirklich so dialektisch und klar. Du bekommst das, wofür du kämpfst. Wenn du nicht kämpfst, bekommst du nichts. Es ist wirklich so. Ich glaube an Bewegung. Ich glaube an die Räumung der Knäste und dass wir die Masseninhaftierung ein Ende setzen können. Und ich glaube an Menschen, die erwachen. Soweit dieser Beitrag von Mumia Abu-Jamal. Das Original dieses Beitrags erschien am 24. April, Mumias 66. Geburtstag, unter dem Titel On Prison Guards auf prisonradio.org und in deutscher Übersetzung von Jürgen Heiser am 4. Mai 2020 in der Tageszeitung Junge Welt. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Während Arc Enemy uns mit ihrem Deepish Mode Cover auf das gleichfolgende Rocklabor von Ina Kars einstimmen, möchte ich nochmal darauf verweisen, dass diese Sendung auch einen Podcast hat. Den findet ihr unter radioaktivberlin.nostate.net. Die 90,7 in Potsdam und die 88,4 in Berlin werden leider noch nicht so viel gehört. Also geht auf die Podcast, verlinkt das, macht die Leute darauf aufmerksam, dass es diese Station gibt. Das letzte Wort hat wie immer in dieser Sendung der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal. Das wird so lange bleiben, bis er endlich frei ist, nach Berlin kommen und einen neuen Jingle aufnehmen kann. Mein Name ist Markus, ich verabschiede mich, macht's gut, tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.